meine Grenzen, die man so ja nicht wahrnimmt. Und Grenze ist hier hinter der Brücke, fängt Böen an. Und die andere Grenze ist auch unsichtbar, praktisch mitten in Wedfeld, wo deutlich wird, Hamm-Wedfeld, Böen-Wedfeld ist eigentlich eine politische Grenze und keine landschaftliche Grenze. Das ist halt so aufgeteilt worden nach der Neuordnung 1975, nach der kommunalen Neuordnung. Bis dahin gehörte Wedfeld ja zu Unna und viele konnten sich auch nur schwer darauf einlassen, nicht mehr zu Böen zu gehören damals, sondern zu Hamm zu gehören. Ja, von daher hatten wir leider auch wenig Einfluss darauf, jetzt den Böhner Teil zu verhindern. In Böen selbst war relativ wenig Widerstand gegen das Industriegebiet. Da hat der BUND sich partiell engagiert, aber in der Bevölkerung keinen großen Rückhalt gehabt. Hm. Wie kam das? Kannst du das begründen? Man kann ja manchmal die Idee haben, dass in allen Städten jeweils der Norden einer Gemeinde nicht besonders gut in den Blick genommen wird. Das haben wir in Hamm auch. Arbeite ich als Sozialarbeiter, den Hammer Norden als besonderes Schwerpunkt- und Brennpunktbereich. Und das hier liegt auch im Norden von Böen. Keine unmittelbare Wohnbebauung angrenzend, sodass erstmal die Entwicklung dieses Gebietes auch im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht im Blick war. Und es gab schon ein kleines Industriegebiet vorher und das ist immer weiterentwickelt worden, sodass möglicherweise das auch im Rahmen eines Gewöhnungseffektes da stattgefunden hat. Ich glaube, in Böen ist das ein bisschen aus dem Blick. Die Böener selbst, die Böener Einwohner sehen ihren Teil des Inlog-Parks gar nicht täglich vor Augen. Weil sie woanders arbeiten oder weil sie das nützlich finden, oder? Nein, einfach weil es vom Ort Böen aus gesehen ein bisschen abgelegen ist. Ja. So, jetzt haben wir hier links die Begrenzung des Industriegebietes. Wenn man jetzt zu den Bäumen rüber guckt, zu der Baumreihe, das ist jetzt im Moment nicht mehr vorgesehen oder nicht mehr im gültigen Bebauungsplan drin, aber im ehemaligen Suchraum. Und sollte das Gebiet mal erweitert werden, wird es wahrscheinlich hier bis an die Wilhelm-Lange-Straße rangehen.